Tante X. X ist ein Buchstabe, der vornehmlich in der Mathematik eine Rolle spielt. Dort stellt er meistens eine unbekannte Größe dar, die aus den gegebenen Begleiterscheinungen erst gesucht und bestimmt werden muss. Ganz ähnlich verhält es sich mit Tante X, deren Geschichte ich als Beweis dafür erzählen will, dass es auch im Menschenleben solche mathematischen Existenzen gibt, die erst gesucht werden müssen und in denen man sich recht empfindlich verrechnen kann. Ehe ich anfange, von Tante X zu berichten, muss ich einiges über ihre Nichte Klärchen Meiser vorausschicken. Diese war ein süßes, junges Mädchen von 17,5 Jahren. Sie hatte prächtiges, silberblondes Flechtenhaar, himmelblaue, schwärmerische Augen, ein allerliebstes Stupsnäschen. Und wenn sie erst die große Erbschaft angetreten hätte, wollte sie sich dazu ein violettes Empire-Kleid machen lassen. So einen richtigen Reformhänger mit weiten halblangen Ärmeln und mit gelbseidenem eingelegtem Mieder. Sie stellte sich das einfach entzückend vor, und ich glaubte fest, dass es ihr reizend gestanden hätte. Na und erst Karl Bohnsack, der würde doch einfach Kopf stehen, wenn er sie in solchem Kleid sähe. Klärchen war nämlich mit Karl Bohnsack verlobt, schon seit einem ganzen Jahre. Und wenn sie erst die große Erbschaft bekommen würde, dann wollten sie heiraten. Sie konnten die Zeit dazu natürlich kaum erwarten. Es war auch unangenehm so. Kam Karl abends zu ihr, dann steckten die Leute morgens, wenn er wieder ging, die Köpfe zusammen. Und gingen sie etwa mal zu ihm, dann war das Getratsch in beiden Häusern. Hier, weil sich so ein junges Ding nicht schämte, zu einem jungen Mann ins Schlafzimmer zu gehen, dort, weil sie schon wieder nachts nicht zu Hause war. Die dummen Nachbarn wussten sich selbst eben so wenig vorzuwerfen, dass sie sich berufen glaubten, über ein paar junge Menschenkinder, die sich lieb hatten, moralische Verdammungen auszustoßen. Wenn nur die Erbschaft erst da wäre. Das war Klärchens und Karls ganze Sehnsucht. Und kommen musste sie ja eines Tages. Als Klärchen 4 Jahre alt gewesen, war ihr Vater gestorben, und als sie 5 war, starb auch die Mutter. Da war eine alte Tante gekommen, mit langen goldenen Ohrgehängen und einem schwarzen Sammetkleid. Die hatte Klärchen auf den Schoß genommen und geküsst und hatte ihr gesagt, »Siehst du, mein Kind, wenn ich einmal sterbe, dann sollst auch du etwas davon haben, dann will ich dir mein ganzes Vermögen hinterlassen.« Nach der Beerdigung war sie wieder abgereist. Die Nachbarsleute aber hatten Klärchen zu sich genommen und sie großgezogen, weil sie gehört hatten, was die alte Tante zu dem Kind gesagt hatte. Wenn sie aber Klärchen fragten, wer die Tante war und wie sie hieß, dann erhielten sie als einzige Antwort Tante. So hatten sie die Eltern genannt, und Näheres wusste Klärchen auch nicht über sie. Jetzt war Klärchen ja ein erwachsenes Mädchen und sagte sich, dass so eine alte Dame doch unmöglich ewig leben könne und harrte mit ihrem Karl gläubig der Stunde, wo die Todesnachricht und die Erbschaft eintreffen würde. Die Nachricht kam aber nicht. Und über dem Harren und Warten riss den beiden Liebenden zuletzt die Geduld. Sie wollten Erkundigung einziehen über die Erbtante. Aber das war schwierig. Verwandte hatte Klärchen gar nicht. Und erst ein gewiegter Advokat stellte nach langer Mühe fest, dass Klärchens Mutter eine Tante gehabt habe, welche vor einigen Jahren nach Amerika ausgewandert war und die mit dem Familiennamen Piepenmeier hieß. Der Vorname war nicht mehr festzustellen. Jetzt gab Klärchen alles daran, um die rätselhafte Erbtante ausfindig zu machen. Sie hetzte sämtliche Privatdetektive Amerikas auf sämtliche Piepenmeiers Amerikas, was den Erfolg hatte, dass 24 Tanten Piepenmeier dingfest gemacht wurden. Aber die gesuchte, Tante X, war nicht dabei. Da geschah etwas, was in Klärchen eine große Umwälzung hervorrief und sie veranlasste, darauf zu dringen, dass Karl sie sofort heiraten sollte. Aber woraufhin? Er hatte kein Geld und sie hatte noch kein Geld. Wovon sollte er da bald eine dreiköpfige Familie ernähren? So zog sich die Hochzeit hin, bis das Malheur da war und das unverehelichte Klärchen eines Tages einem kleinen Karl die Brust gab. Und wie sie das unschuldige Kindchen nun weinend betrachtete und hin und her dachte, was nun, da kam plötzlich der Telegraphenbote und überbrachte eine Depesche aus Amerika, in der stand, der Detektiv Schnüffler habe Tante X aufgefunden und sei mit ihr unterwegs nach Deutschland. Nach 4 Wochen kam sie an. Aber, oh Schreck! Als sie sah, dass sie mittlerweile Urgroßtante geworden war, entrüstete sie sich sittlich und enterbte auf der Stelle ihre einzige Nichte, indem sie ihre Hinterlassenschaft einem Jungfrauenkloster vermachte. Die freudige Erwartung des erbtantlichen Vermögens aber und die Vaterfreude hatten inzwischen Karl zu einer epochemachenden Erfindung begeistert, die ihm so viel einbrachte, dass er bald sein Klärchen heimführen konnte und ihr auch bei Frau Löscher ein violettes Empire-Kleid machen ließ, mit gelbseidenem eingelegtem Mieder und weiten halblangen Ärmeln. Ich persönlich habe aber jetzt ermittelt, wie Tante Piepenmeier mit dem Vornamen hieß. Und um der Geschichte von Tante X auch nach dieser Seite hin einen erfreulichen Abschluss zu geben, teile ich es hierdurch der Wahrheit entsprechend mit. Sie hieß Xenia. Tante Yvette. Tante Yvette war, wie der Name schon besagt, Balletteuse gewesen. Ja, wie man an den zahlreichen Bildern sah, die in ihren Stuben hingen und wie sie selbst gern erzählte, war sie als Balletteuse sehr schön gewesen. Und das ging auch daraus hervor, dass sie reich war. So reich, dass wir sie mit Vergnügen als unsere Erbtante betrachteten. Merkwürdig, wie sich so eine Balletteuse verändern kann. Wie ich sie kannte, hätte Tante Yvette nicht mehr öffentlich tanzen können. Ihre Taille hatte im Laufe der Zeit einen Umfang angenommen, dass sie einem Bierkutscher zu gehören schien, mit dem sie übrigens auch bezüglich ihrer Sympathie für geistige Getränke Ähnlichkeit hatte. Wenn man zu ihr kam und sie die Asthmaanfälle überstanden hatte, die sich regelmäßig nach den Empfangsbegrüßungen und Küssen, Tante Yvette küsste noch immer mit großer Inbrunst, einstellten, setzte sie ihrem Gast zunächst irgendeinen kräftigen Schnaps vor. Dann rückte sie ihre Armbänder so, dass die prächtigen Steine ihrem Vis-à-vis recht frech in die Augen leuchteten, fletschte ihre falschen Zähne und erzählte dann mit viel Lebhaftigkeit dies und das. Manchmal hatte ich den Eindruck, wenn es recht packend war, was sie da von ihren Kollegen, natürlich nie von sich selbst, mitzuteilen wusste, als ob ihre blauen, glasigen Augen mir ermunternd zuwinkten, und ab und zu sprang auch wohl mal ein Haken ganz unabsichtlich auf, der die himmelblaue Bluse über dem wabblig-fleischigen, weit ins Gemach ragenden Busen zuhielt. Aber die Reize der 5 Dezernen alten Jungfrau waren nicht dazu angetan, mich zu verlocken. Ich Esel. Heute bin ich fest überzeugt davon, hätte ich damals der Tante Yvette den Gefallen getan, ich wäre nicht der arme Teufel, der auf der steten Flucht vor seinen Gläubigern immer nur pausiert, um neue Schulden zu machen. Ich habe nur einen Trost. Auch von Tante Yvettes übrigen Neffen ist keiner darauf eingegangen. So ist wenigstens mein Glaube an die Unsterblichkeit der Erbtante unerschüttert geblieben. Also, um kurz das Ende zu erzählen, als ich eines Abends wieder zu ihr kam, saß sie eng an einen joval aussehenden Herrn gelehnt in einer Ecke ihres Plüschsofas. Sie fuhr ihm mit ihrer kleinen dicken Kaulquappenhand fortwährend tätschelnd über das rote Gesicht und stellte ihn mir als einen alten Freund und Kollegen, Herrn Gustav Heuforker, vor. »Sieh ihn dir nur recht genau an«, meinte sie mit süßlichem Lächeln und dann schalkhaft. »Ja, ja, mein Jüngelchen, Herr Heuforker ist dein Onkel. Wir haben uns verlobt.« Herr Gustav Heuforker ist längst Witwer, geht aber, wie ich höre, wieder auf Freiersfüßen. Und den Kerl muss ich Onkel nennen. Tante Zerlinde. Mit Tante Zerlinde ging der letzte Rest meines Glaubens an Erbtantensterblichkeit dahin. Seit ihrem Heimgang bin ich mürrisch, skeptisch, verdrießlich und ungläubig. Sie war die letzte hohe Säule, die noch meine Ehrfurcht vor dem Namen Erbtante stützte. Und auch diese Säule stürzte und begrub eines hoffnungsvollen Jünglings, der ich damals war, glühendste Illusion in ihrem Fall. Als ich 7 Jahre alt war, hatte ich Tante Zerlinde in naiver Zutunlichkeit einmal auf 26 geschätzt. Und da ich damit ungefähr 30 Jahre zu niedrig griff, so war ich seither der erklärte Liebling der braven Jungfrau. Sie schlug mir keine Bitte aus. Sie nahm mich in Schutz, wenn ich von den Eltern Prügel bekam. Sie gab mir sogar einmal, von meinen Angehörigen wollte es keiner glauben, als ich es nachher erzählte, 20 Pfennige, damit ich dafür Schokolade kaufte. Kurz, sie verwöhnte mich in jeder Hinsicht. Als ich größer wurde und einmal den Versuch machte, sie energisch anzupumpen, da gestand sie mir unter Tränen der Rührung, dass sie mir zwar jetzt nichts geben könne, denn sie sei sparsam und halte ihr Geld zusammen, dass sie mich aber zum alleinigen Erben ihres ganzen Geldes eingesetzt habe. Und auf mein Bitten zeigte sie mir das Testament. Es lautete: Weil er meine Liebe und Treue nicht anerkannte und mich nicht mit der Achtung und Ehrfurcht behandelte, die ich als Anverwandte beanspruchen durfte, soll mein ganzer Verwandtenkreis, ausgenommen allein mein einziger Neffe Erich, von mir enterbt sein. Dieser war mir ein Trost und meines Herzens Kirche, weshalb ich mein ganzes Hab und Gut hier mit ihm zur freien Benutzung vermache. Dass hinter meinem Vornamen Erich kein Komma steht, ist kein Druckfehler. Tante Zerlinde hat es vielmehr unterlassen, eines dorthin zu setzen. Und dass ich dies in der Freude des in Aussicht stehenden Kapitals übersah, wurde, wie wir gleich sehen, für meine ganze Zukunft überaus verhängnisvoll. Ich war im Allgemeinen ein sehr vorsichtiger junger Mann. Daher dachte ich gleich an Feuersbrünste, Wassernöte und dergleichen, die das wertvolle Schriftstück vernichten könnten. Und erreichte denn auch durch lebhafte Vorstellungen von Tante Zerlinde das Versprechen, sie werde das Testament tags und nachts bei sich tragen und nie und nimmer bis zu ihrem Ende aus der Hand geben. Und so steckte sie das Papier sogleich in den Schlitz ihrer Taille, die ihre jungfräuliche Wohlbeleibtheit umkleidete. Es vergingen Wochen und Monate. Eines Tages eröffnete mir Tante Zerlinde, dass sie eine Reise machen wolle und forderte mich auf, mitzukommen. Ich erklärte mich hierzu bereit, überzeugte mich, dass die brave Dame das Testament bei sich hatte, und bald saßen wir im D-Zug. Ich will mich bei der Fahrt nicht lange aufhalten, weil diese an sich mit der Unsterblichkeit der Erbtante nichts zu tun hat. Und nur das Wesentliche davon erwähnen, dass nämlich unser Zug gegen einen anderen anfuhr und dass Tante Zerlinde hierbei breit gequetscht wurde, während ich mich durch einen kühnen Sprung aus dem Fenster rettete, nachdem ich mich durch einen kühnen Griff in Tante Zerlindes Busen in den Besitz des Testaments gesetzt hatte. Was aber war natürlicher, als dass das bejahrte Fräulein, dem nie eine Männerfaust so nahe gekommen war, bei meinem Zugreifen in keuscher Aufwallung aufschrie und entsetzt mit der Hand den angegriffenen Teil ihrer Jungfräulichkeit zu schützen suchte. Dass sie dabei einen Zipfel ihres Testaments erfasste und abriss, war mein persönliches Pech. Denn als ich sie bitten wollte, die Ecke wieder herauszugeben, lag ich bereits mit verrenkten Gliedern neben den Schienen. Und Tante Zerlinde war eine Leiche. Beim Hinsehen gewahrte ich nur noch, wie der Testamentszipfel, der durch die Kraft des Anpralls Feuer gefangen hatte, in ihrer Hand verlohte. Der Teil des Testaments aber, den ich der glücklichen Tante in ihrer Sterbestunde entrissen hatte, enthielt nur noch folgende Worte: Weil er meine Liebe und Treue nicht aner und der Achtung und Ehrfurcht be, durfte soll mein einziger Neffe Erich von mir enterbt sein, die Herzenskirche, weshalb ich mein ganzes Hab und Gut freien Benutzung vermache. Als mir meine Knochen wieder einigermaßen eingerenkt waren, ging ich mit diesem Fetzen ans Gericht. Dort aber glaubte man mir nicht, dass ich der Ehe auf den abgerissenen Verwandtenkreis bezog und dass vor dem einzigen Neffen Erich ein Ausgenommen stand. Denn sonst hätte hinter dem Erich unbedingt ein Komma stehen müssen. Was half's? Die Verwaltung der Jesu-Herzenskirche kam und strich das ganze Vermögen der guten Tante Zerlinde ein, obgleich zwischen Herzens und Kirche kein Bindestrich stand. Den Rest meines eigenen Vermögens verlor ich in zahllosen Prozessen gegen die erbschleicherische Kirche, zugleich mit dem Rest meiner einst so großen Sympathie für die Erbtanten. Und sogar die Interpunktionszeichen habe ich seitdem auf dem Strich. Nekrolog. So ruht denn sanft, und Friede eurer Asche, ihr Teuren, werde euch die Erde leicht. Wir trugen Sorge, dass euch nicht die rasche Vergessenheit in eurem Grab erreicht. Ein jeder müht sich, ob er nicht erhasche, ein Stück erinnern, wenn das Leben weicht. Ihr mögt beruhigt unterm Erdreich modern, an euch wird ewig das Gedenken lodern. Einst priesen wir euch als Beerbungstanten und harrten eures Todes hochbeglückt. Doch wenn ihr starbt und wir dann entbrannten in Jubel, überschwänglich und entzückt, dann nahte die Enttäuschung. Wir erkannten es allzu frühes Hoffen nicht erquickt. Und uns blieb nichts als einzig die Erkenntnis, Erbtanten sind ein Trugbild der Verblendnis. Und dies Erkennen war uns ein Erlebnis und eines neuen Schaffens tiefer Grund, wovon dies Buch jetzt vorliegt als Ergebnis, geliebte Tanten, prüft denn den Befund. Von eurem Leben, Sterben und Begräbnis tun wir darin der späten Nachwelt kund. Und wart ihr auch ein Trugschluss, unbeerblich, wir machten euch so, macht uns auch unsterblich.